willkommen. Ich habe leider nicht aufgenommen, die letzten 40 Minuten. Also muss ich meine Zebra-Geschichte nochmal erzählen. Jetzt über die Ampel-Geschichte. Meine lustige Anmoderation. Ja. Und das Unglück von Loch Ness 2003. Mhm. Okay, ich bin bereit. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Das Podcast UFOs, wie wir es intern nur noch nennen. DPU. DPU. Bam, bam, bam, bam. Also würden wir euch bitten, das auch zu übernehmen einfach. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Uns hat übrigens jemand ein 8-Bit-Intro geschickt. Ja, mega gut. Ja, haben wir noch nie benutzt. Nee. Alle Podcasts würden das sofort reinhauen. Das ist die erste Woche, nachdem das kam, würden die das sofort reinhauen, das Intro. Nö, wir haben einfach komplett ignoriert einfach. Sollten wir eigentlich für diese Folge reinhauen, oder? Jetzt hört ihr nochmal ein Intro, das normale nochmal, aus Gag einfach. Und danach hört ihr das 8-Bit-Intro. Alter. Mark the difference. Das war schön, oder? Also, da hat er sich wirklich Mühe gegeben, der Mario. Der, hier Name einfügen. Was ist, also jetzt kann man mal statistisch an die Sache rangehen. Wir machen heute mal ein Resümee. Fundiert würde ich mal an die Sache rangehen. Wie heißt der am ehesten? Was ist der häufigste Jungenname Deutschlands? Ich würde sagen Max. Philipp oder sowas. Also es gibt schon sehr Max, viele würde ich Philipps sagen. Eigentlich. Max? Es gibt mittlerweile mehr Max. Andreas, Klaus, okay. Stefan. Sagen wir... Urs. Und als Nachname, was ist der häufigste Nachname? Müller wahrscheinlich oder Schmidt. Ja. Also heißt er wahrscheinlich... Ursi! Urs Schmidt. Ursi! Vielen Dank für das 8-Bit-Intro. Ja, fand ich ein bisschen zu wenig Bit. Haben wir das eingespielt oder nicht? Ja, wir haben es eingespielt. Zweimal allerdings aus Versehen. Ach, es ist so crazy, diese Schnittgags, die man machen kann. Unglaublich. Und im Endeffekt weiß ich auch nicht mehr. Ja, ich glaube, der größte Schnittgag wird sein, dass es einfach alles rausgeschnitten wird und wir einfach gleich nochmal neu anmoderieren, oder? Ja, darauf wird es hinauslaufen. So. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer neuen Folge von... Hab ich alles schon gesagt. DPU, Ihr Podcast für gute Laune. DPU. Frisch geliefert zu Ihnen nach Hause. DPU, für groß und klein und alt. DPU, wir singen, das zerschallt. Und DPU, ja lustig, ha ha ha ha. DPU, ich lache mich immer noch kaputt, ha ha ha. Ja gut, herzlich willkommen. Naja, schade, wenn man auf dem Downer ist. Es ist mega früh heute. Wir nehmen um 10 Uhr gerade auf. Ja, es ist sehr früh. Wir sind gerade aufgestanden. Ich habe jetzt gerade schon ein Mohnbrötchen im Mund. Wie kamst du dem Mohnbrötchen? Was hat dich geritten, heute mal so aus deiner normalen Usus abzuweichen? Was hat dich geritten, Mohnbrötchen zu bestellen? Ja. Ist das eine Frage? Ja, Stefan ist ein sehr, sehr ordnungsliebender, prinzipientreuer Mensch. Und dass der hier mal mit einem schönen Mohnbrötchen hier in die Kabine stolziert, das sieht man selten. Was normalerweise, passiert? Ich liebe Laugenbrötchen. Normalerweise nämlich zwei Laugenbrötchen jeden Morgen. Heute hatte ich nur Geld für ein Brötchen dabei. Und die hatten keine Laugenbrötchen mehr. Nur ein Laugenbrötchen mit Mohn bereits. Was auch echt ein komisches Sortiment ist, quasi keine Laugenbrötchen zu haben, aber dafür Laugenbrötchen mit Mohn direkt. Ja. Das ist doch wesentlich spezieller. Was Stefan hier in einem Nebensatz angerissen hat, ist der finanzielle Ruin, der sich Stefan immer näher nähert. Denn, was ja viele nicht mitbekommen haben, der Aktienmarkt schwankt. Und Stefan Titze ist mittendrin auf seinem kleinen Boot. Es sitzt er mitten in den riesigen Wellen der Frankfurter Börse und versucht noch sein Segel hochzuhalten. Stefan ist nämlich Aktionär geworden. Herzlichen Glückwunsch, Dankeschön. Stefan, erstmal. Hey, danke schön. Toll, gute Arbeit. Was kommen jetzt die ganzen Kollegen hier eigentlich rein? Ja, natürlich, komm rein. Johanna, komm mal rein. Happy Birthday to you. Nein. Aktien. Viel Spaß. Dividende. An Geld, der Börse, lieber Geld. Langsam. Auch die T-Shirts waren schön. Also ja. Mit meinem Gesicht drauf fand ich ganz gut. Mit dem Geldaugen, diesen beiden Dollarzeichen in den Augen. Toll, tolle Idee. Spreadshirt, wie habt ihr das gemacht? Ich glaube, wir haben es auf spreadshirt.com/daspodcastufo.php@stefan-hat-die-url-gestaltet.de Ja, Aktionär zu sein ist, sag ich mal, nichts für schwache Nerven. und man sitzt da wirklich in seinem kleinen, aus seinem kleinen, in seinem Kutter, in einem kleinen Dampfer. Mhm. Und ringsrum passieren, sind Mächte am Werk, von denen du nicht so viel verstehst auch. Ja. Das ist ein bisschen so, als ob du in so einer, weiß nicht, in so einem kleinen, wenn du als Kind den Karton gebaut hast, einen Rennwagen daraus, aber halt das alles sein gelassen hast mit einem Rennwagen, sondern einfach nur dich in den Karton gesetzt hast und einfach den Rest des Tages rumgeschoben, ja. Ja, einfach den Rest des Tages rumgeschoben wirst, weil du auch im Weg stehst, so bist es, fühlt sich ein bisschen. Aber du profitierst ja auch von den Mächten, die neben dir arbeiten. Du musst es ja gar nicht verstehen, du musst nur schön die Hand in den Regen halten und dann schön die Taler in deinen Sack fallen lassen. Mhm. So funktioniert das doch. Ja, ja, genau. Also ist ja ein konstanter Geldregen und du musst eigentlich nur zugreifen. Wie hast du es gemacht? Ich hab mich gut informiert, die richtigen Entscheidungen getroffen. Das ist wichtig. Du willst nicht sagen, welche Aktien du gekauft hast. Nein, das ist mein Tipp auch für die Leute draußen. Trefft die richtigen Entscheidungen an der Börse. Das ist immer. Die meisten Leute treffen die falschen Entscheidungen. Und da fängt es nämlich an. Die Kenner treffen die richtigen Entscheidungen. Ja. Tipp 1. Das stimmt. Erinnert mich an eine lustige Geschichte, die ich in Folge 7 schon mal erzählt habe, die ich einfach nochmal erzähle, weil sie sehr gut war. Wir haben uns heute vorgenommen, einfach mal alle Geschichten nochmal zu erzählen. So eine Art Best-of, einfach nochmal zurückzuschauen. Ja. Oder so ein Medium-of. Best-of würde eigentlich heißen, dass wir die Clips von damals nehmen, nochmal einspielen. Wir erzählen die Geschichten aber einfach nochmal. Ja. Ja. Und zwar wurde ein guter Freund von mir, der sowieso schon nicht so gut in der Schule war und so ein bisschen der Slacker war, und aber so ein bisschen ein cooler Typ eigentlich, der hatte auch als erstes eine Freundin. Und wie hieß der komische Florentin Bill vielleicht? Florentin Bill. Und der war ein ziemlich cooler Typ, aber der hatte halt so ein bisschen Probleme in der Schule. Und da war mal eine Abfrage bei der schrecklichsten Lehrerin ever in der Abfrage, alleine vorne. Und dann wurde er gefragt auf Französisch. es war ein anderes Fach, aber er wurde auch Französisch gefragt. Weise. Da hieß es, wenn du in Paris mit der Metro fährst, auf welcher Seite musst du aussteigen? Und er natürlich die Geschichte nicht gelesen, sagt, links? Nee. Okay, rechts? Nee. Na, weil, ja, oben, was mache ich übers jetzt? Dach, was? Und die richtige Antwort lautete, man muss auf der richtigen Seite aussteigen. Da stand halt in der Geschichte irgendwie, Babette rät ihrem Freund Tim, du musst immer auf der richtigen Seite aussteigen. Und das danke, war dann die Vokabel. Babette. Ja, danke. Wow. Vielen Dank. Danke, die sterben. Du dumme Fotze Babette, ey. Genau, und das war dann die richtige Antwort. Aber das war auch so nicht im Ernst. Ja gut, eine 6 abgeholt für nichts einfach. Und das auch, ja, auch so, das auch, kannst ist auch eine 1 hätte sein können. Ja genau, eigentlich. Du kannst auch einfach bei Mathe irgendwie richtig schreiben, ist gleich die richtige Lösung. Aber ja, richtig. Wie ging dir das, wenn ein Lehrer eine sehr einfache Frage, eine vermeintlich sehr einfache Frage gestellt hat? Ist nie hat? Vorgekommen. Die Fragen waren für mich immer extrem schwer zu machen. Du hast auch bayerisches Abitur. Ich habe ja NRW-Abitur. Mhm. Ich kann die Gänsefüße nicht groß genug sprechen. Abitur. Kann man das noch größer sprechen? Will ich jetzt mal ganz du hast Frage. Zwei Mikrofone in der Hand, das funktioniert auch nicht so gut technisch. NRW-Abitur. Ja, das war schon ein ziemlicher Anschlag, glaube ich. Ja, das war schon das extrem. Und da wurden manchmal sehr einfache Fragen gestellt, auf die ich dann nie antworten wollte, weil ich mir denke, das ist jetzt nicht sein Ernst. Doch, eine Geschichte, die ich in Folge 3 erzählt habe, glaube ich. Und zwar hatte ich mündliches Abitur in Wirtschaft und Recht. Und es klingt wie ein Gag und klingt wie ein Klischee, ist aber wirklich so passiert. Und zwar, du bist auf einer Banane ausgerutscht genau. und vor dem Tisch der Lehrer auf die Lehrerin gefallen. Und die hat mir dann in ihrem letzten Atemzug noch eine 1 gegeben. Und zwar war angegeben, haben wir so Infos bekommen, was wir lehren sollten. Und dann stand da Seite 23 bis 116 oder sowas. Und dann habe ich die gelernt, die Seiten, und habe am Tag der mündlichen Prüfung erfahren, dass wir alles außer diese Seiten hätten lernen sollen. Also wirklich, stimmt, ist wirklich genauso passiert. Ich erinnere mich an diese tolle Geschichte. War eine geile Folge. Ich sehr dankbar damals. Bin, dass sie nochmal erzählt. Auf jeden Fall. Und dann hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, bin in die Abfrage gegangen. Da war eine Frage, wenn Sie von einem Bauern ein Schwein klauen und mit diesem Schwein in der Hand den Bauernhof verlassen und dann zieht ein Gewitter auf und währenddessen fährt Paul mit 200 km/h in Düsseldorf los. Na, auf jeden Fall, es zieht ein Gewitter ist eine andere auf. Geschichte. Und ein Blitz schlägt auf das Schwein ein und tötet es. Müssen Sie Schadensersatz leisten? Das war die Frage. Wirtschaft. Ich war gerade auch bei Englisch. Wirtschaft und Recht. Und ich dann, ja. Ja, richtig. No, danke, das wow. war einfach so. Normaler Menschenverstand hat mir da noch, glaube ich, die 3 Punkte irgendwo gesichert oder so. Also das war auch wahrscheinlich auch so eine Mitleidsfrage. Ja, so aber auch so seltsam. Aber auch so die Story driftet immer mehr ab irgendwie. Und dann kommt ihr toller Ex-Mann und sagt, nein, dafür gibt es keinen Schadensersatz. Das müssen Sie alles selber zahlen. Ja. Und ich sage, Dominik, Ach gut. Lass es. Classic Dominic. Naja. Classic Dominic. Naja. Man kann auch als Lehrer dann, finde ich, in so mündlichen Abiturfragen einfach auch sehr private Fragen, die einen immer schon beschäftigt haben, einfach stellen. Lassen, ja. Kurz irgendwie. Würden Sie, wenn Sie jetzt an der Börse aktiv wären, Telekom-Aktien kaufen? Ja oder nein? Oder verkaufen. Jetzt hatte ich gerade eine gute Story, aber jetzt habe ich sie vergessen, weil du mir so intensiv in die Augen geschaut hast. Man muss auch mal sagen, viele Leute wissen ja nicht so genau, wie Stefan aussieht, aber Stefan hat sehr eindringliche Augen. Stefan hat wirklich Augen, die schauen einem wirklich in die Seele hinein. Die schauen einem durch dich durch. Ja, die schauen durch. Und Stefan hat in seinen Augen so einen gewissen Funken, den man ganz schwer beschreiben kann. Es ist so eine Mischung aus Verzweiflung, Depression und Angst. Das hat so was ganz Flatterhaftes, wie so eine Flamme, die kurz vorm Ersticken ist. Das hat so ein bisschen die Natur von Stefans okay, Augen. Ja, Florentins Augen sind sehr milchig, so glasig so leicht, immer so ein bisschen daneben einfach gucken, auch nie dich direkt an, sondern immer so durch dich durch. Das sind so Florentins Augen, sehr müde, also sehr kleine Augen. Ja, ich habe gestern erfahren, dass alle Augen gleich groß sind. Alle Menschen haben die exakt große Augapfelform. Aber wenn du sagst, dann du hast kleine Augen. Dann beschreibt man eher die Lage der Augen innerhalb des Schädels. Ja, oder auch einfach die Hautöffnung vorne der Augen. Wie nennt man die Hautöffnung? Iris. Nein. Lied. Ines. Ach ja, Augen. Mhm. Warte mal, ich habe ein paar Sachen eigentlich zu erzählen. Kannst dich jetzt erst deinen Laptop auspacken. Das ist wirklich schlechtmöglichste Vorbereitung. Ich war heute Morgen so ein bisschen gemütlich drauf einfach. Ich brauche den einfach jetzt nicht. Oh, ich habe mir auch in meinem Kaffee so ein bisschen so einen kleinen Jack Daniels reingekippt. Und einfach so ein bisschen den Tag, na, habe ich nicht. Nimmt mir auch niemand ab. Was ist deine Beziehung zu Alkohol eigentlich? Können wir da mal drauf eingehen? Ich war einmal bei dir zu Hause und du hattest eine Minibar rumstehen und da waren Glasflaschen gefüllt mit Flüssigkeit. Da habe ich gesagt, ah, was ist das? Scotch, Whisky, Bourbon und du hast Apfelschorle. Ich finde, ich bin Alkohol mittlerweile relativ abgeneigt. Ich trinke es nicht gern. Die meisten Sachen schmecken mir auch nicht so. Und ich bin einfach nicht gerne mit betrunkenen Menschen in einem Raum. Weil die unberechenbar sind und ich auch unberechenbar bin. Und das quält mich. Warum bist du unberechenbar? Wenn man Alkohol trinkt, ist man unberechenbar. Okay, ich dachte, mal für sich selber. Es klang so, als wäre, ja, betrunkene Leute sind unberechenbar und ich bin auch unberechenbar. Ich bin auch ein ziemlich unberechenbarer Typ. Ich bin ziemlich cool. Meine Telefonnummer ist 0171. Eine toxische Mischung. Nee, aber ich glaube, die einzigen Sachen, wo man, also ich trinke Whisky einfach gern. Das ist was ich einfach mag. Und da habe ich mir irgendwann mal so 2-3 Whiskyflaschen, verschiedene Sorten gekauft, einfach, und habe mir so coole Gläser gekauft, weil es einfach cool aussieht und so mit Eiswürfeln. Das ist schon ganz geil. Ich fand den Lifestyle aber cooler auch als alles andere daran. Und seitdem stehen die da halt rum. Wie viele Dinge, die ich mir einfach aus so einem Impuls, aus einem Lifestyle-Impuls gekauft habe. Ja, klar. Also, das passt auch gut zu dir. Sitzt dann da mit deinem Smoking, mit so einem Don Draper-Glas und so in der linken Meine Hand Zigarre. Noch dein Lichtschwert und irgendwie dein ATS hier aus Lego irgendwie, schaust dir Family Guy und trinkst einfach ganz sophisticated einen Whisky. Kann ich mir gut vorstellen. Mhm, passt alles zusammen. Ist ein sehr schlüssiges Bild, was man von mir hat. Ja. Dann. Du trinkst auch gar nicht, ne? Nee. Warum ist das so? Weil ich habe es von vielen Leuten gehört, die das machen, was wir machen, und die nicht trinken. Und ich vermute da ein Muster. Ich vermute da ein ganz, genau wie das so ist, dass die meisten Leute, die in der Comedy arbeiten, ihren Vater verloren haben. Und du hast deinen Vater auch verloren, kann man jetzt mal sagen. Wir haben uns damals getrennt. In Disneyland haben wir uns nicht mehr gesehen und seitdem einfach, ich habe keinen Kontakt. Damit auch im Supermarkt habe ich die verloren. Dann haben meine Eltern aus dem Auge verloren. Dann habe ich nie wieder gesehen. Ja. Für 10 Minuten lang. Und dann waren sie wieder da, seltsamerweise. Ich habe mich letztens daran erinnert, was für ein scheiß Kind ich eigentlich war. Also manchmal kommen so ein paar Erinnerungsfetzen hoch. Und ich kann mich noch erinnern, dass wir mein neues Zimmer, ich bin ja irgendwann in den Keller gezogen zu meinen Geschwistern, also zu meinen Zwillingen. Bin ich in den Keller gezogen, dann sollten wir einen Teppich aussuchen, dann waren wir in diesem Teppichladen und ich weiß noch, dass ich ohne Grund angefangen habe zu heulen in diesem Teppichladen und meine Eltern mich gefragt haben, was ist denn los? Und ich weiß nicht, warum ich jetzt weine, aber ich weine jetzt. Und dann habe ich einfach geheult. Aber das ist und ich weiß nicht genau, warum, ich hatte irgendwie einfach das Bedürfnis zu weinen und es war meinen Eltern wahrscheinlich mega unangenehm, dass ihr Kind in so einem großen Teppichladen, in Teppichläden, wo man ja normalerweise extrem glücklich ist und fröhlich als Kind auch, und dass ich da weine, das ist wahrscheinlich total unangenehm für die war. Aber ich weiß noch genau, dass ich damals gesagt habe, ich weiß nicht, warum ich jetzt weine. Das ist ein scheiß Kind. Das ist ein mega scheiß Kind. Kann man auch nichts machen. Ich erinnere mich an eine Szene, das wäre mein ganzer Leben Film gewesen, wie ich damals auf einer Hochzeit war und es war alles leise, war halt in der Kirche und dann habe ich einfach in eine Zigarette gefasst. Einfach so in die Zigarette meines Vaters einfach so reingefasst mit der Hand und dann einfach angefangen zu heulen, als wäre es das Schlimmste der Welt, was für ein Kind glaube ich auch ist, einfach so eine Zigarette zu... Du warst 17. Das ist schon hart, ja. So letzte Woche, aber gut. Das ist schon, glaube ich, ziemlich hart, weil du schaffst dir einen Grund zu heulen und da war ich dir, glaube ich, ein bisschen voraus, weil ich nicht einfach geheult habe, ja. Sondern erst... Ja, dann fasse ich halt die Zigarette. Du hast die Kausalkette verstanden, ja. Ich verstehe schon, das ist nicht doof. Nee, die habe ich übersprungen einfach. Ich will weinen, also weine ich. Was machst du im Moment? Wie verbringst du deine Tage? Wie verbringst du deine Nächte? Wie verbringst du... Ich bin gerade in so einer Input-Phase. Ich schaue ganz viele Sachen an. Ich schaue verschiedene Serien an, verschiedene Filme an. Ich habe mir gestern einen Horrorfilm angeschaut, weil mir der empfohlen wurde. Ich hasse Horrorfilme, ich schaue die nie. The Witch habe ich mir angeschaut. So von 2015 hat auch irgendwie so Cannes-Preis bester Regisseur gewonnen und so. Und wurde mir von... Mein Mitbewohner ist so... Der macht so Special Make-up, so Masken und so ein Shit und ist total Horror-Fan. Und der hat mir den empfohlen. So, der ist total krass. Und so und total, und da dachte ich mir, okay, das hat dann nur, man ist dann irgendwie doch noch 13 und sagt, wenn jemand sagt so, ey, der ist so krass, der Horrorfilm, hat man dieses, ja, okay, Mutprobe, ich muss ihn dann angucken. Ja, oder und auch sich dieses, denkt, hallo, ich bin viel zu alt für solche Gedankenmuster, aber man denkt sich dann, ja gut, man doch, und dann schaut man sich den an und denkt sich, okay, du musst einfach nur durchkommen. Und dann habe ich mir illegal angeschaut und dann habe ich tatsächlich, weil der so eine schlechte Qualität hatte, habe ich den Film lang viel mehr über Videokodierung nachgedacht als über den Film selbst, weil der hatte dann immer so Fragmente, die dann immer so gesprungen sind, was ja daraus kommt, dass bei der Videokodierung das Codierungssystem versucht zu errechnen, der Unterschied zwischen den Frames und immer nur den Unterschied abspeichert, aber nicht das ganze Bild. Und dann immer, je nachdem wie hoch die Toleranz ist, dann diesen Unterschied auch immer dann höher oder niedriger tolerant behandelt. Also wenn alles weiß ist, ist auch weiß, dann hat er überhaupt keine Infos. Aber wenn es sich nur so ein bisschen bewegt, dann macht er das so ein bisschen schlampig, dass du halt manchmal diese Fragmente hast, die dann so sprunghaft sind, ja. Weil er dann immer denkt, okay, das muss ich nicht berechnen als Differenz. Und darüber habe ich mir Gedanken gemacht. Was viele auch nicht wissen, wenn du halt, viele illegale Filme sind ja auch abgefilmt im Kino und dann laufen manchmal auch Leute vor der Leinwand vor. Und was viele auch nicht wissen, die Codierung versucht dann, diese Leute in den Film einzubauen. Richtig. Die versuchen dann, auch Sprechrollen wie, und so. Wie kriegen die, genau, die gehen in den Text und so und versuchen einfach, ja. Okay, wie kriegen wir denn jetzt am schlauesten in den Film, weil die Codierungen sind ja auch nicht blöd. Ne? Genau, und auch das Husten, wenn Leute im Kino husten, versuchen die Leute auch husten zu lassen. Dann gehen die kurz drauf ein, sagen Gesundheit und dann machen die weiter mit dem Dialog. Ja genau, sagt man eigentlich nicht bei Husten, aber was soll's. Und dann gut, aber wir müssen irgendwie rein. Also 4 Minuten länger. Illegale Varianten sind meistens wesentlich, wesentlich länger. 8 Stunden länger. Aber ja. Ja. Also ich fand den Film gar nicht so schlecht, hat schon was, aber... Empfehlung? Hab mich jetzt nicht so... Nee, also... Wie viele Popcorn-Tüten von Tacos? Also kriegt von mir 2 Popcorn-Tüten und ein Taco und 4% und 3 Daumen nach oben und 14 Daumen nach unten. Also ich bin kein Horrorfilm-Fan, deswegen möchte ich ungern Horrorfilm empfehlen, aber wenn man darauf steht, vielleicht nicht. Aber es ist echt unangenehm, weil man... Das war so der Trick, weil ich hatte auch mal... Als Kind war ich sehr ängstlich und habe manchmal gruselige Filme gesehen. Und den Tipp, den mein Vater gegeben hat, ist immer, denk immer dran, dass es einfach nur ein Film ist. Da links steht ein gelangweilter Prakti irgendwie, der gerade ein Sandwich isst. Rechts neben der Kamera steht irgendwie ein Aufnahmeleiter, der sagt, okay Leute, wir müssen jetzt noch einen Take machen und dann sind wir durch. Führ dir das einfach vor Augen, dann ist das gar nicht mehr so schlimm. Und jetzt bin ich Schritt weiter, jetzt denke ich eher über die Videokodierung nach. Und okay. So verliert dieser Film auch ganz schnell seinen Schrecken. Bei mir war das anders. Meine Eltern hatten oft mehr Angst vor dem Film als ich. Und da musste ich meine Eltern auch sagen, hey, Leute, das ist nur ein Film und ist auch gar nicht so schlimm. Ich meine, ja, das ist kein echtes Blut. Vor allem, warum haben Christen überhaupt Angst vor Horrorfilmen? Also erstmal haben sie ja gegen Werwölfe und so immer Geheimwaffen, weil sie einfach den Kreuz in die Fresse halten und dann sind die tot oder Silberpfeile oder so ein Scheiß. Auf der anderen Seite, wenn Leute sterben, wovon man ja die meiste Angst hat bei einem Horrorfilm, dass Leute sterben, die man mag, weil die Protagonisten cool sind und sympathisch, Titelträger sind. Wenn die sterben, haben die aber besseres Leben. Das ist ja das Christen-Denke. Wow, wenn man stirbt, hat man die bessere Denke. Ich glaube, es ist sehr einfach gedacht, dass man da sagt, nur weil Christen an Paradies denken, dass sie dann sterben wollen. Ich glaube, ganz so allein ist es dann doch nicht. Da hast du im Religionsunterricht nicht aufgepasst. Das ist nicht der Sinn. Ich glaube, der Sinn des Lebens ist zu sterben, um dann in den Himmel zu kommen. Das ist sehr tiefgründig. Ja. Das ist sehr, sehr gut gesagt. Aber es ist tatsächlich interessant. Sagte er, während aus einer Kamps Kaffeetasse trank. Das ist auch echt. Ich glaube, du kannst nicht tiefgründig wirken, während du gerade eine Kaffeebecher trinkst. Wenn du gerade meinen Kampf liest. Aber wenn Kant jetzt zum Beispiel seine Mega-Sachen rausgehauen hat, ne, seine größten Hits. Ja. Chartshow. Best of, wie zum Beispiel. Was sind deine 72 Lieblings-Kant-Zitate? Boah, ich weiß gar nicht, wo ich Platz anfangen 72. soll. Ich will einfach direkt bei Platz 1 einsteigen. Und zwar, benutzt deine Vernunft. Basti. Du dummes Arschloch. Das war, glaube ich, sein Bestes. Aber wenn, wie kam, also der hat das ja auch nicht gesagt, während er irgendwie gerade mit seinen Oropax am Rumfriemeln war oder... Wie kommst du jetzt auf Oropax? War einfach irgendwo in meinem Kopf gerade, aber... Kantinger! Was ist los, Emanuel? Manu! Ach, ich hatte wieder eine gute Idee für einen Satz. Ja, hau mal raus, einen Satz. Bin ich jetzt mal gespannt, was für ein Satz. Pass mal auf, lass auf dich ergehen, ja. Also nicht sofort lachen. Lass erstmal okay, auf dich. Keine Angst. Lass erstmal auf dich erwirken. Handle nur nach dererlei Maxime, von denen du wollen kannst, dass sie zum allgemeinen Gesetz werden. Mhm. Das war jetzt so der erste Entwurf. Was genau ist eine Maxime? Ja, das ist ja jetzt erstmal egal. Das ist deine Freundin, oder was? Kommt dann, ja. Maxime? Aber wie klingt der Satz für dich? Ich finde es romantisch irgendwie. Hat romantisch? Ja, ist ein schöner Was sind Satz. Deine ersten Assoziationen zu dem Satz? Finde ich schön. Schön. Handeln, stehst du nach derjenigen Maxime, von der du wollen kannst? Das, ja, nett. Wie würdest du das interpretieren? Ich muss ja verstanden werden, weißt du, das ist ja so ein bisschen mein Lebenselixier. Also ich muss ja verstanden werden von den Leuten, das ist ein bisschen Dein Lebenselixier? Ja, okay. Also die müssen mich verstehen, sonst ist man als Philosoph auf verlorenem Posten unterwegs, ist doch klar. Ah, ich wusste gar nicht, dass du Philosoph bist. Sorry, ich dachte, du hast diesen Podcast und so machst, aber... Nee, ich bin hauptberuflich Philosoph. Ach was? Ja. Ah, cool. Was, denn so was machst du so? Ja, ich entwickle Sätze wie Handel noch dererlei Maxime, von denen du wollen kannst. Da habe ich jetzt 3 Jahre für gebraucht, ja. Für den Satz. Deswegen wäre es mir schon ganz wichtig, dass du den gut findest. Als mein bester Freund Joe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel denke, alle Menschen sollten... Also wenn ich gerne vergewaltige, ja, und sage, vergewaltigen ist super geil, dann könnte ich das nur machen, wenn ich wollen könnte, dass alle anderen auch vergewaltigen dürfen. Dass alle anderen auch dich vergewaltigen. Hätte ich jetzt nichts dagegen. Du würdest gerne vergewaltigt werden? Klar. Wollen wir dann einfach kurz nebenan an die Scheune? Sehr gut. Klassisches, wie beende ich diesen Sketch für ein Symptom? Also, billiger Sex-Gag. Sie müssen irgendwie den Raum verlassen. Hauptsache wie, ist mir scheißegal wie. We cut into the room. Ja. We cut into the room. Ja, alles klar. Dankeschön, Florentin Will. Kant ist dein Lieblingsphilosoph? Kannst du was mit anfangen? Ich kenne mich viel zu wenig mit Philosophie aus, um das sagen zu können. Aber nein. Ich glaube, ich bin auch zu pragmatisch, um mich an sowas aufzuhalten. Ich glaube, also so Moralphilosophie ist nicht so mein Ding. Mhm. Also wenn, dann eher Utilitarismus. Mhm. Sehe ich mich eher. Also eher so Hitler direkt umbringen als Kind. Ja. Stechen auf das Neugeborene direkt einstechen. Ja. Kurz nach der Geburt einfach direkt mit einem Messer ins Gesicht. Ja. Einfach sagen, Frau Hitler, sorry. Sorry, aber Ihr Sohn ist ein Riesenarschloch. Der wird eine Menge Leute umbringen, so ist besser. Ich bringe sie am besten Ich hätte, glaube ich, nicht Arschloch, ich hätte Hiopai bist gesagt. Das ist ein riesen Hiopai. Ein riesen, der riesen ist bisschen, Dussel, immer ein bisschen daneben. Doofkopf, Alter. Ja, aber das ist, ich glaube, also ich finde es auch sinnvoller, also erstmal glaube ich nicht, dass man wie Kant handeln kann überhaupt. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, wer bin ich jetzt? Kannst du widersprechen? Das ist eine sehr gute Frage, Florentin, danke. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass Menschen so sich selber verlassen können, so viel Empathie zeigen können, um sich vorstellen zu können, was wäre, wenn alle Menschen so handeln würden. So, glaube ich, ticken Menschen nicht. Die sind einfach so egoistische, dumme Arschlöcher. Und das ist aber manchmal auch gar nicht so schlecht, weil du kannst doch gute Dinge vollbringen, um dir selber was Gutes zu tun. Ich glaube auch, dass wenn Leute spenden, die das nicht aus Altruismus machen, sondern nur, weil sie selber was Gutes tun wollen. Mhm. Und das ist auch gut. Also es gibt ja auch sinnvollen Egoismus. Und deswegen glaube ich, dass es nicht möglich ist. Ja, du hast ja mal die gewagte These aufgestellt, dass es keinen Altruismus gibt, dass es nur Egoismus gibt. Und der Mann hat damals in New York in der U-Bahn gesagt. Habe ich eine Frau ins Gesicht geschrieben, glaube ich. War ziemlich cool, ja. Ich weiß es noch. Aber du hast eine Menge Geld bekommen. Also war ganz geil eigentlich. Wenn ich bei McDrive mit meinem Auto quasi erstmal meine Bestellung durchgebe, dann fange ich auch an, erstmal diese philosophische These aufzustellen. Genau, ja. Aber erst beim zweiten Schalter. Erst beim zweiten Schalter, ja. Der zweite Schalter ist auch immer der bessere Schalter. Das ist der Philosophie-Schalter. Hier können Sie Ihre gewagten Thesen reinsprechen. Der ist richtig gut. Ja, so ein Theorietelefon wäre eigentlich auch ganz gut, wo Leute anrufen ihre Theorien. Und dann irgendjemand selektiert das und macht dann ein Buch draus, so die anonyme Theorien von Stefan Titze, sowas. Finde ich echt ganz gut. Weil nur ich angerufen, weil ich nur diese Nummer kenne. Ja. Weil es mein Handy ist. Deine Mailbox. Was eigentlich mit User-Input? Warum sagen wir nicht mal, Leute, schickt uns eure besten Theorien und wir überprüfen sie, ob sie Bestand haben oder nicht. Ja, weil du wieder ab Minute 2 anfängst, unsere Hörer massiv zu beleidigen. Ja und? Wenn die Theorie scheiße ist, dann muss man das auch sagen. Ja, aber können wir gerne mal machen. Ich bin ja immer für User-Kategorien, du lehnst die mal ab kategorisch. Der kategorische Ablehrer-Lativ. Hm, nicht schlecht. Gerade noch gerettet. Hat mehr Sinn ergeben, als du wahrscheinlich dachtest, dass es tut. Ja. Ja. Ja, haut mal, was raus, Leute. Ihr sitzt da immer nur rum, fett und bräsig mit Butter im Gesicht und Käse tropft euch auf die Hose, wenn ihr überhaupt eine Hose anhabt. Haut mal was raus. Haut mal eure Theorien raus. Ich meine, ihr könnt ja auf der Pufopedia nachgucken. Da haben wir noch eine Menge Theorien gesammelt. Ist down. Sorry. Ja, die wir im Laufe der Zeit gesammelt haben. Die Donut-Mensch-Theorie zum Beispiel, die ganzen Klassiker und Hits. Haut mal ein paar eigene Theorien raus. Schickt uns mal ein paar Sachen, die ihr so mit euch mitnehmt und die ihr diskutiert. Haut mal einfach was raus über Facebook, Twitter, Instagram oder auf WordPress. Haut mal was raus und dann können wir mal so ein bisschen schauen, was hat unsere Community eigentlich drauf? Das wollen wir aber eh mal machen. Wir wollen nächste Woche zum ersten Mal einen Periscope-Stream machen. Habe ich einfach mal jetzt erfunden. Und wir machen dann live einen Periscope-Stream. Mittwochabend, 8 Uhr. Und wir sind gespannt auf euer Input. Periscope ist dieses... Periscope. Aber das haben U-Boote, über die Wasseroberfläche schauen zu können, ne? Genau. Damit also die anderen U-Boote wissen, wo sie hinschießen müssen. Ja, damit man diesen coolen Effekt hat, dass wie so ein Erdmännchen jemand hoch rauskommt und dann sich dreht. Das habe ich mehr für den Gag als für alles andere. Oh, bitte, Herr Leutnant, kann ich ins Periskop, bitte. Ich kann das sogar, bitte. Ich würde nur mal gucken. Das ist schon das dritte Mal heute, dass Sie mich fragen. Sie sind eigentlich der Koch hier an Bord. Ja, ich würde auch mal rausgucken. Das macht so viel Spaß. Ich will mal wieder den Himmel sehen. Also eigentlich sollen wir so, ich habe den Auftrag bekommen, dass wir so wenig wie möglich rausgucken sollen. Warum? Weil Leute, Feinde sehen uns. Der Sinn eines U-Bootes. Der Sinn eines U-Boots ist, dass man nicht gesehen wird. Deswegen ist man unter Wasser die ganze Zeit. Einmal noch. Ein einziges Mal noch. Oh, danke. Das ist sehr nett. Hier. Sind die Schlüssel. Ich weiß nicht, wie man das jetzt. Komplexeste Periskop der Welt. Nicht so weit raus. Wir wissen nicht genau, was ein Periskop ist. Nicht so weit raus schwimmen. Wir wissen auch nicht genau, wie lang es ist. 400 Meter lang. Es dauert sehr lange, bis es so ausgefahren ist. That's what she said. Oh Gott. Uiuiui. Okay. Aber hast du dir als Kind auch mal so um die Ecke Gucker gebaut? Ja. Ich glaube im Mickey Mouse Magazin so mit so zwei Spiegeln, exakt. Wo du dann um die Ecke gucken konntest. Es hatte den schlauen Namen um die Ecke Guckrohr. Ohne Scheiß. Guckapparatus. Und es war immer sehr schwierig, das von meinen Freunden zu leihen, weil ich mich oft versprochen habe und dann einfach einen Löffel bekommen habe und so. Weil ich wollte eigentlich das um die Ecke Guckrohr haben. Aber was auch irgendwie so 5 cm lang war, was auch so, ich glaube, das habe ich sogar verlängert auf eigene Faust. Ich habe da noch so eine innere Rolle dran gebastelt, damit es noch länger ist. Weil wow, du Heimwerker, so 5 cm, wo du denkst, ja gut, dann sieht man trotzdem noch meine langen, beschissenen, verfilzten Haare um die Ecke. Das will ich ja nicht. Ich will ja Leute beobachten, ohne gesehen zu werden. Vor allem, also das war ja wirklich nicht so lang und auch der Sichtfeld war nicht so groß. Ja, und es war ja dazu da, dass man um die Ecke gucken konnte. Deswegen heißt es ja um die Ecke Guckrohr. Mhm. Und dieses um die Ecke Guckrohr macht ja gar nicht so viel Sinn, weil du, also ich denke mal, wenn du um die Ecke guckst, gibst du ja auch nicht so viel Preis von deinem Gesicht. Und wenn da jetzt so ein neongrünes Ding einfach um die Ecke kommt, Mickey Mouse Logo. Ist es, glaube ich, wesentlich auffälliger, als wenn du einfach kurz um die Ecke guckst. Ja, das stimmt. Ich glaube, um die Ecke wird in den nächsten Generationen noch ein viel größeres Thema, weil es werden ja schon Waffen entwickelt, so Gewehre, die so ein Scharnier haben. Und wo man dann so ein Display hat, wo man sieht, so eine Kamera vorne, wo man dann einfach um die Ecke schießen kann. Ich glaube, die Kriegsführung wird hauptsächlich um die Ecke betrieben werden. Einfach, also jedes Land hat eine große Ecke, wo dann einfach alle Soldaten stehen und andere Länder beschießen, auch Artillerie mit so gekrümmten Rohren und so, die alle einfach um die Ecke schießen. Ich glaube, das wird einfach ein großes Thema werden in der Zukunft. Deswegen schon früher Sprichwort, glaube ich, von, wer war es? Nietzsche, glaube ich. Man muss auch mal um die Ecke denken können. Mhm. Das glaube ich, danke da an der kurz Stelle nochmal an unseren Hörer Nietzsche. Friedi, geile Sau. Ich hatte noch, weil ich wieder in so einer Abo-Falle gefangen war, von Audible, hatte ich noch zwei Hörbuchplätze frei. Ja, kenne ich gut. Und dann habe ich das jetzt gemacht, musste mir auf die Schnelle zwei Hörbücher kaufen. Sehr lustige Bücher waren bei die Idee. Und dann habe ich mir das angehört, das eine, und das habe ich im ersten Kapitel bereits verloren. Aus dem Grund, es ging halt darum, dass es war offensichtlich sehr autobiografisch, wie der gelispelt hat, der hat ein Sprachproblem, die Hauptperson, ist dann zu einem Logopäden gegangen. Und der Logopäde hat angefangen, ihm zu sagen, nein, das spricht man so nicht aus, also das heißt anders. Mhm. Und dann hat er wieder gelispelt und dann hat der Logopäde ihm wieder geholfen. Aber es hat der Autor gelesen, das Buch, der offensichtlich immer noch diese Sprachfehler hat. So. Das heißt, der ganze Sketch, diese ganzen 80 Seiten lustiger Dialog hat nicht funktioniert, weil er halt den Logopäden nicht deutlich sprechen lassen konnte, weil er auch lispelt. Es ergibt absolut keinen fucking Sinn. Das ganze Buch ergibt keinen Sinn. Die ersten 100 Seiten sind völlig für den Arsch, weil du es nicht verstehst. Weil die ganzen Gags keinen Sinn machen, weil der Autor lispelt. Also das heißt, der Autor ist ja auch dann irgendwann zum Logopäden gegangen, aber der konnte ihn trotzdem nicht helfen. Ja, augenscheinlich. Und die ganze Zeit schwingen halt in deinem Kopf noch die Geschichte mit, was danach wohl passiert ist. Weil offensichtlich hat ihm nicht helfen können. Also ich glaube, das ist, also was alles so mitschwingt an Gedanken, die du dabei hast. Das will du man kannst gar dem Buch so auch gar nicht mehr folgen. Ja, das ist echt hart. Das fand ich wirklich lustig. Ich musste dann irgendwann lachend einfach aufhören mit dem Buch. Einschlafen irgendwann. Lachend eingeschlafen, ja. Das ist echt so crazy gewesen. Wow. Abgefahrene Geschichte. Hast du auch so? Ich hatte auch mal die Audible-Falle, war ich auch mal gefangen. Ich habe mal eine Audible-Falle gefangen, wo du ja irgendwie 10 Euro im Monat zahlst und dann kannst du dir ein kostenloses Hörbuch aussuchen, was die normalerweise 4,99 € kosten, was ein richtig guter Deal ist. Ja, kann ich nur empfehlen. Und dann kann man irgendwie, dann vergisst man es und dann zahlt man irgendwie 40 Euro und dann denkt man, oh fuck, jetzt muss ich mir noch 4 hören, die hört man dann eh nicht an und dann. Ja, kann man, ist dann endlich befreit, also der Befreiungsgefühl ist ganz geil. Und du kannst auch erst, du kannst aber auch erst das Abo stornieren, wenn du, was auch Sinn macht, deine 2 Hörbücher noch eingelöst hast. Mhm. Aber es gibt so einen Zusammenschnitt von, also sprach Zarathustra, wo die so ein paar, die Best-ofs, die Best-Bits, gesprochen von Otto Clemens, dem, glaube ich, besten Sprecher der Welt, der auch immer diese Tierdokus spricht, mega geile Stimme, die kann man sich gut reinziehen. Wer ist denn der Typ, der eigentlich bei hier Zebra, Nilpferd und Co., der Typ, der da immer spricht, der die tiefste Stimme der Welt hat? Und noch so ein Baby. Und dann aber auch selten irgendwie versucht, mit seinen Off-Texten die Geschichte weiterzubringen, sondern einfach oft einfach auch Laute macht. Süß. Die Robbenbabys sind schon wieder draußen. Wenn er einfach die ganze Zeit massiert wird. Achte da mal drauf, wie der spricht. Als ob der die ganze Zeit irgendwie genau dabei massiert wird oder sowas. Und einfach gerade einfach irgendwie so ein super Entspannungsmode ist. Und dann einfach dann anfängt, diese Dinge einzusprechen. Oh, die Zebras sind endlich draußen. Wow, Sonne, Sonne, Sonne, Sonne, Sonne. Aufs Bäuchlein scheinend. Was ist los gesehen, mit den ich Leuten? Ich kenne die Sendung leider überhaupt nicht, deswegen ist es mega strange. Guck dir das mal an. Aber es klingt auf jeden Fall sehr unterhaltsam, finde ich eine ganz gute Sache. Das ist der größte Podcast-Fehler übrigens, wenn beide zum Getränk greifen und dann einfach 10 Minuten still ist. Aus Angst zum Getränk greifen. Aber du bist ja kurz davor, ein Synchronsprecher-Seminar teilzunehmen, weil du möchtest dich ja thematisch. Ich kann dir privat nichts mehr erzählen, weil du alles sofort raus hast. Aber in das dem ist Podcast. Genau dieser Lispel-Effekt, dass die Zuschauer genau wissen, oh, bis Folge 63 war er scheiße und schlecht, aber ab Folge 64 ist er ein neuer Mensch und erzählt alles anders. Das ist ein Seminar, was ich belege, also einfach so ein Workshop, wo ich eingeladen wurde, weil Weil Leute, die den Podcast gehört haben und gesagt haben, das kann sich nicht weitergehen. Es ist ein Synchronsprechseminar. Mhm. Und ich bin echt gespannt, was da so passiert. Es ist vor allem von jemandem. Das können wir ganz gut, synchron sprechen. Dass wir gleichzeitig sprechen, wir beide. Sag mal was. So, kommen wir jetzt zu unserer nächsten. Oh, wow. Mach weiter. Rubrik. Ich wollte dich gar nicht aufhalten. Und der Typ aber, der das macht, dieses Seminar, der spricht auch manchmal für RTL 2 diese Yu-Gi-Oh! Werbungen. Ah. Das heißt, das klingt dann meistens ungefähr so irgendwie, Yu-Gi-Oh! Die nächsten 100 Karten sind jetzt in diesem Pack! Yeah! Diese super abgespaceden, auf 10 Red Bull befindlichen Sprecher, die immer die Yu-Gi-Oh! Werbung machen irgendwie. Yu-Gi-Oh! Oh mein Gott, was haben wir in diesem Pack? Es ist das Beste der Welt! Es ist das Beste der Welt! Und jetzt der große, schwarzköpfige Drache, jetzt in jedem 7. Pack! Und genauso wird dann der Podcast und auch klingen. Ich glaube, ab dann klingt irgendwie der Podcast dann so mega abgedreht die ganze Zeit. Wir sind ja eh schon als abgedreht bezeichnet worden. Ich glaube, der spricht auch so privat. Ich glaube, da könnte man auch 14 gute Sketches machen. Hey Stefan, herzlich willkommen zum neuen Synchron-Workshop. Synchron-Workshop 1 für 35 Euro nur für Studenten. Ja, nicht schlecht. Ja. Ja. Aber ich glaube, da kannst du eine Menge lernen. Da kannst du dich ein bisschen aufpeppen. Weil manchmal wird dir vorgeworfen, dass du so ein bisschen gleichgültig bist. Habe ich zumindest gehört von einer gewissen Maxime, die hat sich beschwert. Ja, diese dumme Maxime, soll ich mal anfangen, so zu leben, dass andere wollen können, dass man... Das ist aber auch echt ein bisschen sperrig, der Satz. Ich glaube, man kann es auch gut zusammenfassen mit, mein Gott, sei doch kein Arschloch. Sei einfach kein Wichser. Einfach, genau das ist eigentlich die Aussage. Wenn du mal vergleichst mit, sei einfach kein Wichser, du Arschloch. Oder... haben da einfach nur noch dererlei Maxime, von denen du wollen kannst, dass das zum Allgemeinen es werden kann, du dummes Arschloch. Mhm. Es ist halt echt schon ein bisschen sperrig. Also an der Stelle schlecht gemacht, Kant. Was ist der am wenigsten tätowierte Satz? Welchen Satz haben sich die wenigsten Leute tätowieren lassen? Glaubst du, du könntest es auf Anhieb einen Satz sagen, den sich noch niemand tätowiert hat? Nie. Wie kriege ich das Tattoo wieder, wie kriege ich Tattoos wieder weg? Ja, ist halt als Gag, glaube ich, haben sich bestimmte Leute tätowieren lassen. Als Witzchen. Als Witzchen, als Späßchen, als Ulk. Haben sie gesagt, haben irgendwie, dieses Tattoo war keine gute Idee oder so. Eigentlich mag ich keine Tattoos tätowiert oder sowas. Bestimmt. Gag-Pioniere, die neu ins Land vorstoßen wollten des Tattoo-Humors, glaube ich, haben bestimmt an sowas gemacht. Tattoos? Nein, danke. Mhm. Auch Gag, ne? Gegen Tattoos. Was würdest du dir am ehesten tätowieren lassen? Dich. Dein Gesicht. Aber ohne Brille. Danke. Ich würde mir dein Gesicht tätowieren lassen, aber mit auffallendem großen Schnäuzer. Ja, finde ich schlecht. Und aber auch so die Augen anders, Nase anders, dass du im Endeffekt einfach nur aussiehst wie Magnum. Das sieht ja gar nicht so sehr aus wie ich, das sieht mehr aus wie Magnum. Ja, was bist du mit einem anderen Gesicht und einem sehr großen Schnäuzer? Akzeptiere es. Zu so einem Pärchen, tätowiert sich gegenseitig und so, warum habe ich einen Schnauze? Das ist so richtig. Das ist doch Magnum, das bin gar nicht ich. Doch, doch, Steffi, das bist nee, du. Nee, das bist du. Steht aber halt mit ein paar neuen Accessoires. Ach, warum habe ich eine Pistole in der Hand? Oh, ich dachte, du bist doch eine starke, selbstbewusste Frau. Das ist das eine Mal im Urlaub, da haben wir doch mal Schießen gemacht. Als Animation. Du hast geschossen an dem Stand den ganzen Nachmittag. Und ich habe wieder langweilig daneben gestanden und konnte nichts machen. Ich habe gesagt, lass es noch zur Porzellanausstellung gehen. Aber du hast gesagt, nein, ich muss jetzt schießen. Ich muss schießen. Ich muss diesen großen Bären haben. Ja, am Ende hast du den Bären erschossen. Dann habe ich dir angeboten, auf der Porzellanausstellung zu schießen. Nein, das ging auch nicht, weil du die Waffe nicht entfernen konntest. Du hast viermal gefragt, aber die Waffe hing an dem Seil. Und du hast dann am Ende auf den Bären geschossen. Und der Betreiber der Bude hat gesagt, so funktioniert das nicht. Sie müssen die kleinen Häschen abschießen. Aber hast du ihn bedroht mit der Waffe. Ich finde, du bist ganz schön laut dafür, Fräulein, dass wir danach 10 Tage lang auf der Porzellanausstellung festgesessen haben. Das war schönes Porzellan und denk dran, was wir Schönes gefunden haben. Du hast auch was gefunden, was dir gefallen hat. Ja, ich habe eine Statue von mir in Porzellan gefunden. Richtig. Die aber eigentlich nicht so aussieht wie ich, weil die hat bisschen einen sehr großen Schnäuzer wie Magnum. Ja, ist richtig. Aber trotzdem, ist doch schön, dass wir jetzt eine Statue von mir haben. Ich glaube, daher kam auch die Tattoo-Idee, wo wir eigentlich angefangen haben. Ich weiß auch nicht. Ja, stimmt. Der schlechteste Impro-Typ der Welt. Entschuldigung, ich muss ja lustig sein. Ich muss eine normale Stimme wieder haben. Muss ja eine Frau sein. Frauen sind ja immer eine Banane gestolpert. Ach ja. Mein Gott, es ist ganz schön früh, aber merkst du was? Also, man hat so ein bisschen eine andere Stimme, ne? Man ist ein bisschen kratziger eigentlich. Ich finde, also mir gefällt es gerade nicht so sehr, muss ich sagen. Ja. Aus dem einfachen Grund, dass man so ein bisschen träge noch ist. Ja, es stimmt. Man ist nicht vom Tag schon gezeichnet, hat schon dreimal geweint, weil die Kollegen wieder einen gemobbt haben. Mhm. Man ist halt noch so ein bisschen in so einem, der Tag kann wohin führen. Ich bin noch nicht richtig wach halt einfach. Ja, man hat ja auch nach der Nacht irgendwie alles vergessen. So. Es ist so, als wäre es alles nie passiert. Es rückt ja alles so schlagartig weiter in die Vergangenheit. Ah, apropos Nacht. Ich kann mal gucken, wie ich diese Nacht geschlafen habe. Oh, stimmt. Dank meiner neuen Sleep Better App. Das ist echt ganz geil. Stefan hat eine tolle App gefunden, wo er seinen Schlafrhythmus observieren ja, kann. Ja, und folgendes macht diese App. Die App sagt einem, also die weckt einen, wann es für dich am besten ist. Die analysiert deinen Schlafzyklus, weil du hältst das Handy, musst du die ganze Zeit in der Hand halten. Nein, du musst die ganze Zeit neben das Kopfkissen legen. Und es das nimmt Geräusche wahr und Bewegungen wahr. Und dadurch weiß es genau, wann du in der Tiefschlafphase befindlich bist und wann nicht. Und es weckt dich halt, wenn du in einer Leichtschlafphase, das ist, glaube ich, nicht der korrekte Terminus, aber dann weckt es dich und dann bist du glücklich am Tag. Selbst wenn du kürzer schläfst, du besser ausgeschlafen bist, weil es darauf ankommt, in welcher Phase du geweckt wirst. Also Statistiken. Durchschnittliche Schlafdauer. 8 Stunden 34. Alter, du führst ein Leben, das ist unfassbar. Ey. 8 Stunden 34. Und ich bin meistens immer noch zu müde. Ich habe, glaube ich, wirklich ein Schlafproblem. Durchschnittliche Schlafeffizienz 91%. Das ist ganz geil. Ich schlafe einfach durch, die ganze Nacht. Aber du hast auch ein Traumtagebuch, ne? Du schreibst deine Träume auf und ich habe mir das als Vorbild genommen. Ich führe jetzt auch wieder Traumtagebuch, aber auf Audio. Ich nehme jetzt auf. Okay, spiel mal ab. Warte, ich spiel's mal ab. Ich habe einen Traum. Wir hätten so ein geiles Hörspiel machen können, wo wir es einfach abgespielt haben. Aber warte. Komm mal her. Warum? Ins Mikro musst du es noch nur halten. Okay. Hier ist mein Traum. Traumtagebuch. 30. Direkt nach dem Aufstehen. 2016. Also, los geht's. Ich bin außerhalb von so einem Lokal, Bar, irgendwas in der Richtung. Schaue durch das Fenster und sehe, dass ich anscheinend an einem Tisch meinen Geldbeutel vergessen habe. Gehe also rein, will den Geldbeutel holen. In dem Moment, in dem ich ihn nehmen will, hat schon jemand anders den Geldbeutel genommen. Ich greife auch zu. Wir rangeln so ein bisschen darum. Die Frage entsteht, ist das wirklich mein Geldbeutel? Marcus, stopp. Marcus, das klingt, vom Gesprochenen her, klingt es so ein bisschen so, als ob du gerade irgendwie so eine Antarktis-Expedition machst. Und dann irgendwie am dritten Morgen, oh, wir beschreiben den 13. Oktober 1937. Ich habe mittlerweile meinen linken Arm gegessen. So klingt es ein bisschen, ob du gerade irgendwie dieses Spannendes erlebst, aber der Inhalt ist halt das komplett Gegenteil davon. Es wäre gerade so eine Eisspeide gefallen. Ja, nee, aber es wird noch richtig gut. Weiß ich nicht. Der Clown, ich nehme meinen Führerschein aus dem Geldbeutel und zeige ihm den, von wegen, das bin ich. Der glaubt mir das nicht, sagt, du siehst überhaupt nicht so aus wie auf dem Foto. Er nimmt dann selber auch noch meinen Ausweis raus, der, wie wir wissen, alle seit 2013 abgelaufen ist. Wie wir wissen, sagt er zu sich selber. Die Fassung als fettes, langhaariges Mädchen zeigt. Glaubt er mir also auch nicht. Wir entscheiden dann, das den Barkeeper entscheiden zu lassen. Der sagt aber relativ sofort, nee, doch, das ist schon der. Ich nehme den Geldbeutel, verlasse die Bar und gehe die Straße entlang. Was für ein detaillierter Traum aber. Folgt mir allerdings. Achtung. Schließt immer weiter auf. Bedrohliche Situation kommt immer näher. Ich drehe mich um sie zu konfrontieren. Es kommt aus so einer komischen Szene, wo wir so tanzartig aneinander vorbei springen. Irgendwas in der Richtung, was ein bisschen seltsam ist. Auf jeden Fall kommt es zu einem Gespräch und ich sag so, ja, was geht ab, Mann, was willst du von mir? Und dann sagt er, es ist ein Mann, sagt, ja, ich will 500 Euro. Und dann sage ich, nee, das geht nicht. Und dann sagt er, ja, okay, ich will 50 Cent. Dann fange ich an zu lachen, sag, ja, ist ein guter Gag eigentlich. Machen Folgendes, ich kaufe dir den Gag ab. Ich bin auf Twitter und ich kaufe dir den Gag ab. Für 500 Euro. Und ich bestimme eine Zahl und dann würfeln wir und wie oft, also die Augen der Würfel werden multipliziert mit der Zahl, das soll der Preis sein. Und dann sagt die Person, ja, okay. Und jetzt im weiteren Verlauf des Gesprächs entwickelt sich diese Person langsam zu einer Frau. Also irgendwann ist sie einfach eine Frau, was ein bisschen merkwürdig ist. Auf jeden Fall schüttet sie dann ganz viele Würfel in meinen Rucksack, so 20 Stück oder so, dann hole ich davon ein paar raus und sage ich, okay, sagen wir Multiplikator 3, würfel ich mit 2 Würfeln, 2x 1 gewürfelt, also 2, also 6 Euro, sagt die, nee, auf gar keinen Fall, das ist viel zu wenig. Dann würfel ich mit mehreren Würfeln, dann kommt, glaube ich, raus so 300 Euro oder sowas in der Richtung. Sagt, das ist in Ordnung, so viel Geld habe ich aber nicht dabei. So, und dann hört der Traum da auf. Ich plane aber noch weiter, wie ich anbieten soll, dass ich das Ganze per PayPal überweisen könnte. Und überlege mir dann parallel so, ah, cool, dann habe ich ja auch gleich ihre E-Mail-Adresse. Dann kann ich da weiter Kontakt aufnehmen. Sowas in der Richtung. Ja, cool. Tschüss. Wie einfach gegen Ende mehr creepy geworden. Alter, aber das ist echt, also das ist aber ein bisschen zu lustig jetzt. So träumt, du hast das so nicht geträumt. Doch, das genau das habe ich geträumt. Ich habe es direkt nachdem ich aufgewacht bin, aufgenommen. Also niemand träumt doch so dezidiert. Dezidiert? Ja. Was soll das denn heißen? Also so mega akkurat, Szene für Szene, ganz viel passiert, alles kannst du dir merken. Nee, aber wirklich, du kannst dir, wenn du direkt nach dem Traum dich erinnerst, kannst du dir das merken. Ich habe in der ersten Nacht Sleep Better App. Jetzt kommt Stefans crazy Träume. Ja, habe ich mir aufgeschrieben, was ich geträumt habe, aber ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht liegt es daran, dass du mehr Übungen darin hast. Aber ich habe mir aufgeschrieben, was ich in der ersten Nacht geträumt habe. Ja, finde ich jetzt einfach nicht wieder. Das ist aber auch eine Scheiß-App. Sehr gut. Da. Die Neutralität ist gewahrt. Ich war in einem Tierpark, der mittlerweile total runtergekommen war. Ich habe einem Pfleger versprochen, einen interaktiven Lernautomaten für die Dino-Abteilung im Wert von 20.000 Euro zu spenden. Das war mein Traum. Und er war auch nicht wirklich länger. Er war einfach nur, ich bin in einem Park gewesen, wo ich in meiner Kindheit immer war, in Hamm, tatsächlich, Hamm-Westfalen. Da ist ein Tierpark und da habe ich geträumt, dass der mittlerweile total runtergekommen ist. Und das hat mir alles total leid, über traurige Tiere, traurige Pfleger. Und dann da habe ich dir versprochen, dass ich dir so einen Lernautomaten kaufe. Und irgendwann kam raus, dass 20.000 Euro kostet. Aber ich bin bei meinem Stolz geblieben. Gut, und den helfe ich. Und bin weggelaufen. Hab hinter mir noch einen Park verwüstet. Ja, aber ohne Scheiß, ich bin ein bisschen sauer, dass meine Träume so ein bisschen so lächerlich einfach sind. Aber hast du die wirklich direkt nach dem Aufwachen aufgeschrieben? Instant. Na, ich habe erst noch Zähne geputzt. Ja, aber du musst doch was vor Augen haben, wenn du dich daran erinnerst, wie dieser Park aussah und so. Ja. Also, aber so wenig passiert da nur. Ja, runtergekommen. Ich würde es so bezeichnen. Ja, nee, aber, ja, okay. Ja, ich weiß, vielleicht habe ich tatsächlich mehr Übung. Ich hatte tatsächlich zwei Träume in der Nacht, aber ich hatte keine Lust mehr, den anderen auch noch aufzunehmen. Ja, aber ich habe jetzt die letzten zwei Nächte aber auch gar nicht mehr, weiß ich gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Also diese App hat jetzt nur einen Traum drin stehen. Da bin ich ein bisschen sauer als auf mein Unterbewusstsein. Aber ich finde es eigentlich schon ganz lustig, dass du sagst, ich spende diesem Zoo einen neuen Elefanten. Elefanten kosten 40.000 Euro. Tschüss! Ich spende euch einen Kaugummiautomaten. Ich spende euch einen neuen Mülleimer an dieser Stelle. Tschüss! Einfach sehr teuer alles. Ja, das stimmt schon. Aber diese Würfelsache finde ich nicht blöd. Also angenommen, du hast einen Laden und du gebietest an, dass du den Preis auswürfeln können. Mhm. Sagen wir mit zwei Würfeln jeweils. Mhm. Und wenn im Schnitt die Dinge unter 6 Euro wert sind in dem Laden, machst du Gewinn. Ja. Und das ist nicht blöd, weil Leute immer, glaube ich, gut, ich nehme diese CD im Wert von 12 Euro und die Chance, dass ich einen 12 würfel, ist sehr gering. Kann sein, dass sie dann das dazu greifen und andere Leute auch in den Laden beziehen. Ich glaube, das ist gut. Ich weiß gar nicht, ob es legal ist, ob man das darf. So ein Laden, wo die Preise nicht fest sind. Warum denn nicht? Ich weiß es nicht. Warum nicht? Schutz, keine Ahnung. Ist ja Glücksspiel dann im Endeffekt schon irgendwo, oder? Ist es nicht auch Glücksspiel an der Kirmes Entenangeln? Ist es nicht auch... Im weitesten Sinne, nee, das ist ja Skill, sehr illegal. Ja, Skill. Du weißt nicht, was unter den Ente ist. Da kann ja auch Hauptpreis drunter sein. Naja, aber du musst die Ente erstmal fangen. Ich glaube, sobald du eine eigene Leistung erfüllen musst, ist es nicht mehr Glücksspiel. Würfeln hingegen braucht keine Leistung. Es gibt sehr gute Würfler. Wirklich? Mein Onkel war ein sehr guter Würfler. Ja. Man nannte ihn Wolfgang. Kannst du mal irgendwas erklären? Erklär mal irgendwas. Ich würde mal dich gerne, erklär mal, warte mal. Erklär mal, wie eine Solarzelle funktioniert. Also, die Sonne spendet Wärme. Diese Wärme regnet hinab, quasi kann man sich vorstellen, auf die Solarzelle. Und da passieren dann gewisse Mechaniken. Mhm. Also, man muss sich vorstellen, da sind ganz kleine Mikroorganismen, die sagen, yay, Sonne, wuhu! Dann den Sonnengott anbeten und dabei ein Ritual feiern. So, bei diesem Ritual muss man sich vorstellen, tanzen diese Mikroorganismen alle, die freuen sich. Wie heißen die Mikroorganismen? Er hält sich da die Augen zu. Ist unwichtig für die Story, glaube ich. Okay. Und die fangen dann an, so rumzutanzen und ihr Ritual zu feiern, um den Sonnengott zu würdigen. Und dabei entsteht Wärme. Weil die halt auch in ihren kleinen Zelten, kennt man ja von Volksfesten, da entsteht immer ein bisschen Wärme. Mhm. Und dadurch, dass sie auch sehr viel rumtanzen und so und auch viel Feuerwerk, halt, weil die den Sonnengott lieben und denken, den müssen wir wirklich jetzt auch mal dann anfeuern. Mhm. Das geht am nächsten Tag nicht wieder auf. Ja. Und das wäre fatal. Und dann fangen die an, halt ihr Feste zu feiern, Feuerwerk und so. Und diese Wärme greift man ab. Wie? Durch kleine Röhren. Also wie entsteht aus Wärme Schnüren. Dann Strom letztlich? Okay. Die Wärme wird umgeleitet. So. Wird dann gegen gegen kalte Luft geleitet. Aha. Und dann entsteht Reibung. Warme und kalte Luft ergibt ja Reibung. Man kennt es ja von Gewittern. So, da also kommt ja auch Entladung. Das steigt dann auf, oder was? Die warme genau, warme Luft steigt auf, wird weitergeleitet in Behältnisse, wo nur kalte Luft drin ist. Da entstehen dann Reibungen. Und da entstehen ganz kleine Mikrogewitter, würde ich sie nennen. Mhm. Und Mikrogewitter? Diese Mikrogewitter werden in Batterien gespeichert. Und dieser Strom landet dann bei dir und mir im Föhn zum Beispiel. Mhm. Ja. Ja, vielen Dank. Gern. Erklär du uns doch mal die Inflation, einem einfachen Beispiel. Also, Banken haben Geld. Ja, Banken bekommen Geld. Banken? Was sind Banken? Eine Bank ist eine Institution, die yeah. Geld hat. Die bekommt Geld. Und du kannst dir Geld leihen. Und die Sache ist die, was Banken machen, die sind ja clever. Die wollen ja möglichst viel Geld verleihen. Weil von jedem Geld, das sie verleihen, bekommen sie Zinsen und bekommen damit Gewinn. Aber im Moment ist der Leitzins doch ganz niedrig und die Zinsen doch auch gar nicht gut. Was machen denn die Banken in einer Zeit, wo man kaum Zinsen mehr bekommt für angelegtes Geld? Hm? Zur Finanzkrise kommen wir gleich. Das heißt, die Bank hat ganz viel Geld von den Menschen, aber sie kann sich relativ sicher sein, dass nicht alle Menschen ihr Geld gleich wieder haben wollen. Das heißt, die Bank hat ganz viel Geld rumliegen, das sie eigentlich nicht braucht. Das heißt, sie kann das Geld verleihen. Aber dadurch, dass sie weiß, dass alle Menschen nicht das Geld gleich haben wollen, kann sie das Geld auch mehrfach verleihen. Das heißt, sie kann eigentlich mehr Geld herstellen. Das heißt, du zahlst jetzt 100 Euro ein bei der Bank und dann leiht die Bank das Geld an... Nee, warte mal. Nee, du zahlst der Bank 100 Euro ein. So, dann hat die Bank 100 Euro. Die Bank sollte eigentlich das Geld für sich behalten und darauf warten, dass du wiederkommst und das Geld dir wieder gibt. Die Bank weiß aber, ich habe genug Geld in der Reserve, das sollte Stefan jetzt kommen, könnte ich dem auch das Geld von Johann geben. Ja. Das heißt, die Bank kann dein Geld verleihen an mich. Dann habe ich auch 100 Euro. Das heißt, du hast 100 Euro auf der Bank, ich habe 100 Euro in bar. Das heißt, aus den 100 Euro, die du eingezahlt hast, sind 200 Euro entstanden. Weil du hast das Geld virtuell, hast du ja noch, kannst ja damit Sachen kaufen und ich habe das Geld auch bekommen. Das heißt, die Bank hat aus 100 Euro 200 Euro gemacht. Das heißt, es ist mehr Geld entstanden. Das heißt, die Bank kann das Geld, das sie hat, mehrfach verleihen und kann somit mehr oder weniger Geld erschaffen, weil sie kann Geld ganz viel auszahlen, ohne dass sie es notwendigerweise immer hat. Würden alle Menschen gleichzeitig ihr Geld von der Bank einfordern, hätte die Bank nicht genug Geld, weil sie das Geld mehrfach verliehen hat, weil sie ja immer nur so viel Geld zurückhalten muss, dass einzelne Leute Geld abheben können. Ist aber sehr unwahrscheinlich, dass alle ihr Geld gleichzeitig abheben. Außer zum Beispiel? Wenn das neue Linkin Park-Album rauskommt. So, dann wollen alle Menschen Geld. Geld und dann bricht die Wirtschaft zusammen. Also letzte große Finanzkrise? 2009, beziehungsweise 2008, stand, weil alle Leute das neue Linkin Park-Album kaufen wollten und alle wollten ihr Geld und dann ist die Wirtschaft zusammengebrochen. Und das ist immer eine Geldschöpfung. Und dadurch entsteht mehr Geld. Die Bank kann einfach Geld erschaffen und die Leute können mit diesem Geld Sachen einkaufen. Das heißt, es entsteht immer mehr Geld. Im Umkehrschluss wird Geld selbst immer weniger wert. Das heißt, im Laufe der Zeit wird Geld immer weniger wert und das nennt man Inflation. Wenn du vor 100 Jahren 10 Euro gehabt hättest, wäre das wesentlich viel mehr wert gewesen, als wenn du heute 10 Euro hast. Auch weil es Reichmark sind und so, aber das ist ein anderes Thema. Auf jeden Fall wird Geld immer weniger wert. Dankeschön. Das heißt, diese, glaube ich, größtenteils falsche Erklärung des Begriffs Inflation. Aber ich finde es gut, dass wir mal ein bisschen hier Fortschritt machen. Auf jeden Fall. Und noch mal ein bisschen was erklären. Wir müssen ja auch mal gucken, wie wir mit diesem Podcast weitermachen. Und bevor wir alles löschen, müssen wir auch gucken, was können wir den Zuschauern noch mitgeben. Ja, ich finde auch, also ich glaube auch, dass das Thema Finanzen eine große Rolle spielen wird, weil du und ich in massive Schwierigkeiten finanziell kommen werden. Spreadshirt, glaube ich, also saugt uns leer. Nee, aber jetzt mal auch abgesehen von deinen Witzchen, die du jetzt gerade machst, sowas wie Steuern, da haben wir beide ja ein extremes Problem. Und es ist auch einfach größtenteils falsch, was da läuft. Ja. Und ich habe echt keine Ahnung mehr, wie viel Geld ich de facto besitze. Es ist ja meinem Freund Sebastian Wiegmann so passiert, der hat ja große Steuerschulden, weil er irgendwie Geld bekommen hat, weil er gearbeitet hat und dann einfach Geld ausgegeben hat und so und hier und da und nicht drauf geachtet hat, Steuern zu zahlen und so und irgendwann kam die Steuer und gesagt, ja Leute, was ist denn hier los? Und dann zack, bam, ist er einfach mal von heute auf morgen irgendwie 20.000 Euro im Minus und dann stehst du erstmal da. Und das kann mir genauso passieren, exakt genauso und wird auch passieren. Deswegen ist meine Strategie... Wenn jemand vom Finanzamt diese Folge gerade hört. Ja. Florentin Will, Bankleitzahl. Das heißt, ich habe einfach ein sehr gutes Schloss an meiner Tür. Das heißt, er kommt gar nicht rein. Und ich habe einfach ganz viele Linkin Park Alben gesammelt, dass wenn dieser Tag kommt, ich die alle verkaufen kann, sodass ich dann Geld habe, mit denen ich die Schulden bezahle. Du warst ja auch mal Anteilseigner eines Unternehmens, ne? Hast du mir erzählt, dass ich angefangen habe, dir zu erzählen, dass ich mich in Aktien umgesehen habe? Und du hast massiv viel verloren, weil die Firma wegen dir unter anderem pleite gegangen ist, korrekt? Ja, ich habe, da sind wir bei Solarzellen, ich habe Anleihen einer Solarfirma gekauft, weil ich dachte, das ist ja offensichtlich die Zukunft. Ich meine, Öl gibt es ja bald nicht mehr und Sonne gibt es immer. Also ist es ja offensichtlich die Zukunft und offensichtlich wird da viel hinein investiert, auch von der Regierung und so, erneuerbare Energien und so. Das heißt, es ist eine sichere Bank. Solar ist einfach ein da gibt es keine Alternative. Ist ein Brett, hat ein Steuerberater mir gesagt. Er hat gesagt, ja, hier, nimm einfach mal Anleihen. Anleihen ist natürlich nicht so wie Aktien, weil Aktien sind ja vom Aktienkurs abhängig. Ja. Wohingegen Anleihen, da kriegt man ja im Vorhinein so eine große Tabelle, wie viel die an jedem Tag wert sein werden. Also du kannst genau gucken, wenn ich die jetzt kaufe und in 14 Jahren verkaufe, habe ich 14% Gewinn. Wobei das oder so ein Kram. So eine Mischung aus Worst-Szenario und Best-Szenario. Ja, genau. Aber es ist eher sowas wie ein Versprechen, als jetzt wie pokert, wie bei Aktien. Jemand verspricht dir was und du sagst, ja, ich finde das glaubwürdig, dieses Versprechen glaube ich, nehme ich an. So, Firma ist relativ sofort pleite gegangen, mein gesamtes Geld war weg und seitdem laufen halt irgendwo in der ganzen Welt Prozesse gegen diese Firma und in von in denen du aber viel mehr mitbekommst, von weil du ja ich krieg dann immer so einen Brief, der sagt so, ja, bitte wählen Sie einen Vertreter der Investoren und dann stehen da einfach 12 Namen und einen kreuzt dann an und schickst es ab und dann habe ich aber auch schon mal erzählt. Ja, aber heute ist die große Wir-erzählen-alle-Geschichten-nochmal-Folge, weil Hörer sich das gewünscht haben. Erzähl du doch mal die Geschichte, wie du zusammengeschlagen wurdest. Nein, die erzähle ich an einem besonderen Tag. Das ist, glaube ich, die beste Geschichte, die du hast, oder? Ja, weiß ich nicht. Es ist die spannendste Geschichte, die ich habe. Und auch die, also wo man auch mal schmunzeln kann. Da kann man sehr schmunzeln. Ich habe im Endeffekt 1.000 Euro rausgeholt. Mhm. Die du aber noch nicht bekommen hast. Die ich noch nicht bekommen habe, wo man auch mal in diesem Podcast, glaube ich, mal telefonieren, ein paar Telefonstreiche machen könnte, wie ich in diese 1.000 Euro bekomme, die mir noch zustehen. Kann ich mal erzählen, in einer eigenen Folge, die wir nennen, Zusammenschlagen, so heißt die Folge. Mhm. Und da erklären wir euch, wie man sich schützen kann, wie man sich am besten totstellt, was man am besten für Warnfarben trägt, damit das nicht passiert. Dass man immer einen Helm tragen sollte, immer ein Kick-Me-Posted-Wegmacher. Es braucht quasi. Oder so ein T-Shirt, ich bin gut versichert. Einfach ich so bin gut versichert, ich habe einen guten Anwalt, solche Sachen halt einfach. Ist, glaube ich, die beste Abwehr einfach. Das wäre auch immer, man überlegt sich ja manchmal, wenn man so durch dunkle Gassen läuft, was würde man machen, wenn jetzt wirklich jemand auf dich zukommt und sagt, ich schlage dich zusammen oder ich bringe dich um. So, glaub, so läuft sowas ab. Ich würde dann wirklich immer sagen, meine Verteidigung wäre immer so, Alter, ist dir das wirklich wert, mich zusammenzuschlagen dafür, dass das ist eine Kamera, ist halt. Da ist eine Kamera, da ist eine Kamera. Herzlich willkommen bei Prank Time. Ich meine, ich werde es auf jeden Fall überleben. Ich habe schon Schlimmeres als dich überlebt, du Baco. Und deswegen, ich werde dich anzeigen. Ich habe ein gutes Gedächtnis. Ich glaube auch, dass, also ich überlege auch oft, wie ich mich damals verhalten hätte, wenn ich Teil einer Schlacht gewesen wäre. Mhm. Und ich glaube, ich hätte mich einfach instant totgestellt, weil du musst dir halt vorstellen, die meisten Leute da sind noch im Ansturm. So. die meisten Leute da wollten ja nicht kämpfen. Die meisten Leute wurden gezwungen von dem Land. So, dann gab es diese Braveheart-Reden. Wow, ihr seid alle so sauer auf die, das sind eure Feinde und so. Aber mal ganz im Ernst, wie viele Prozent, glaubst du, haben das wirklich geglaubt? Es kommt jetzt stark auf die Armee und die Schlacht an. Ja. Aber ich glaube, es war nicht immer so. Aber ich glaube auch so in Nazi-Deutschland, dass da auch viele Leute dachten, ja, ich muss jetzt halt hier mitmachen, weil das sonst ich einfach tot bin. Es kommt darauf, ich glaube, am Anfang war da schon noch viel ideologische Verblendung mit dabei und Stolz und Vaterland. Ja, aber wie gesagt, ich glaube, dass wenn ich in der Schlacht gewesen wäre, dass ich mich dann... Und ich glaube, das so war das auch damals einfach, dass sich sehr viele Leute quasi, sobald der erste Feind vor ihnen stand, sich einfach totgestellt haben. Ich glaube, das ist gar nicht so clever, weil du einfach zertrampelt wirst. Und dann raus, Mittelalter. Ich wäre immer am Rand gewesen. So, ich hätte mich immer an den Rand gestellt, bewusst. Ja, gut, so. Nicht und dann wäre ich durch den nächsten Wald einfach geflohen. Ja, und dann? Was machst du dann? So. Und dann, wenn die Schlacht vorbei ist, lege ich mich dazu und tu verletzt. Dann würde ich mich vielleicht in den Arm schneiden. So, und dann sagen, oh ja, wow, bin gerade erst wieder zu mir gekommen. Was ist los, Leute? Habt ihr gewonnen? Oder nicht? Und dann würde ich sagen, boah, hey, sorry, mir war echt übel. Muss ich kurz. Und dann bin ich wieder am Start, aber bei der nächsten Schlacht würde ich dir machen. Dann würden sich alle wundern, warum ich so viele Schlachten überlebt habe, aber das wäre es mir wert. Ja. Warum hast du das nicht vor 3000 Jahren gesagt, als die Ägypter und die Pharisäer gegeneinander gekämpft haben? Weil ich glaube, dann wären wir nicht weiter heute im Leben. Das stimmt. Weil sie andauernd alle krückgestellt hätten. Ja, und die Schlachten einfach... Ja, Leute, ihr könnt euch nicht alle totstellen, dann treffen wir uns halt noch morgen nochmal. Ja. Dann machen wir mal richtig. Alle Armeen, so alle drei Armeen Spaß. In dieser Trippelschlacht, hier stellen sich alle konstant tot. Was soll das? So macht's keinen Spaß. Ja. So will ich nicht gewinnen. Aber Leute, dann lassen wir's halt. Dann machen wir's wenn morgen. Ihr keinen Bock habt, dann habe ich auch keinen Bock. Genau. Dann gehen wir halt heim. Die meisten Schlachten heim. Wollt ihr Karthago zerstören oder nicht? Ja, nee, ja, ich würde eigentlich will ich ja, PlayStation spielen. Ja, und dann machen wir morgen halt nochmal. Ich glaube auch, dass Vergewaltigung einer der größten Motoren der Menschheitsgeschichte war. Weil die einfach Städte geplündert und vergewaltigen durften, wie sie wollten. Und wenn du in so einer Armee bist mit nur Männern und so gut ein paar Trosshuren oder sowas, aber einfach die Vorstellung, du gehst da rein, vergewaltigst alles, was nicht bei drei irgendwie auf dem Turm ist, ist, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, seitdem Vergewaltigung eher so, meh, kritisch beäugt wird, ist es, glaube ich, haben viele Armeen ein Motivationsproblem. Weil du kannst ja nicht schlecht zur Bundeswehr sagen, hier, wir fallen in den Irak ein, wir können da vergewaltigen, wie ihr Bock habt. Da würden sich viele Leute melden. Aber an sich geht das heute schlechter. Ihr kriegt den Mindestlohn. Das ist heute der Lohn. Nicht. Und ihr habt eine coole Waffe. Ratatatatat. Die macht bum bum bum bum. Die trifft ab und zu. Kritisch, satirisch. Für mich war alles drin in dem Gag. Gut, das war's. Das war's. Wir enden mit einem spitzen, satirischen Gag. Mit einer kleinen Spitze aus dem Hause geschossen in Richtung Politik. Ja, bei Florentin ist es auch so, wenn du manchmal nicht aufpasst, was er so macht neben dir, als eine Arbeit, wo alle Leute Gags schreiben und so, sitzt er dann einfach irgendwann da und dann guckst du, was macht er denn da? Warum hat er sich da 10 Minuten dann nicht mehr gesagt? Dann guckt er sich einfach ein Video von einer Schlacht an oder von der Bundeswehr und irgendwie so YouTube-Lernvideos. Ja, guckt er sich dann irgendwie an, so die Schlacht von Verdun oder halt anderen Scheiß. Mhm. Man weiß nicht genau, was das soll. Also dann hast du einfach dann irgendwie so ein YouTube-Video offen. Du interessierst dich, glaube ich, ziemlich für Schlachten und so Kriegsgedöns. Ich finde das auf jeden Fall ein bisschen gruselig ist. Du wärst jemand, in der Schule hätte ich Angst, dass du irgendwann mal mit einer Waffe in die Schule kommst und dann einfach alle niedermetzelst. Nein, ich glaube, die sich wirklich für Militär interessieren, sind die am letzten sowas machen, weil die ja auch einschätzen können, was da für Horror-Szenarien am Ende da rauskommen und wie tragisch das am Endeffekt ist. Ich glaube, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich glaube nicht, dass das der klassische Amokläufer ist. So, wir hatten damals in der Klasse jemanden, der war sehr dick, hieß Rico, was schon sehr lustig war. Bin ich volles Programm, rote Haare, mega dick, mega unsympathisch, super Nerd, spielt, hat nur Ballerspiele gespielt, Sprachfehler, wirklich der größte asoziale Typ, mega uncool zu allen Leuten und hat einfach Ballerspiele gespielt und hat in der Freizeit geschossen. Er war Schütze und es war wirklich alle. Allen waren klar. Es war wirklich allen klar, dass wir irgendwann mal. Alle draufgehen. Wir haben ihn alle gemobbt, kontinuierlich jeden Tag. Es war wirklich ganz schön furchtbar. Eigentlich war das so der Lehrbuch Amok-Schütze, der irgendwann mal. Und das wäre wirklich was gewesen, er hat das gemacht. Und danach hätten Leute gefragt, Rico, ja. Ja, okay, passt. Ihr habt dann auch es hätte niemand in Frage gestellt. Irgendwie diese ganzen Geschichten mit, oh, ich kann mir nicht vorstellen, dass alles gemacht hätte. Das hätte bei uns alles nicht gewesen. Es wäre einfach so, ja. Gut, ihr habt dann auch in der Klasse schon so Interviewtraining gemacht, wenn die Reporter kommen und euch fragen, was ihr dann sagen müsst. Und diese Rosen niederlegen, habt ihr alle schon geprobt. Ich fand das so lustig, dass einer so offensichtlich Amokläufer ist in der Klasse, dass alle anderen Schüler so kugelsichere Westen tragen immer so. Die ganze Zeit. Warum habt ihr nur so? Warum habt ihr diese Helme von der SEK mit dem Plexiglas? Also, warum habt ihr so einen riesigen Schild irgendwie die ganze Zeit gegen mich gerichtet? Warum ist Rico in einem großen Plexiglaswürfel? Also ganz unauffällig, irgendwie so tragen Helme, versuchen sich so provisorisch irgendwie so eine Rüstung zu bauen, alle anderen Schüler. Einfach so, das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber wirklich, also es hätte mich nicht gewundert, es hätte niemanden gewundert, wenn das passiert wäre irgendwann. Aber hattet ihr mal so eine Amoklauf-Übung bei euch in der Schule? Hatten wir auch. Hatten wir, glaube ich, nach dem winnenden Anschlag. Ja, genau, winnenden, glaube ich, war da ein großer Umbruch. Und bei uns war es, das Codewort war Bibi Blocksberg. Ah, fuck, yo, da gab es ein Codewort. Ja. Verdammt, wie gut ist das denn? Stimmt. Das war auch schon so. Richtig. Was so dämlich ist, war ja der Amoklaufer per Definition das Codewort auch kennt, weil der auch Schüler dieser Schule ist. Das haben wir auch gesagt, ja, das war aber auch ein Thema bei uns, aber dann hieß es, im Adrenalin vergisst du das dann. Da vergisst du Bibi Blocksberg. Aber vor allem denke ich mir auch, gut, weil der Amoklaufer der Einzige ist, der unter Adrenalin steht, wenn er gerade in die Schule, nicht, dass die Schüler auch alle irgendwie Angst haben und unter Adrenalin das Codewort vielleicht vergessen. Ja, vor allem ist es nicht total dumm, seinem Gegner die Verteidigungsmaßnahmen zu zeigen und zu proben, damit er sich genau ausmalt, ja, ich weiß exakt, was hätten die machen sollen, sonst? Also hätten die alle Leute wie Rico oder einfach in den Raum, kommt mal alle kurz mit. Ja, genau. Wir gehen kurz zur Rutsche und die anderen, die machen kurz die Amoklaufübung. Das ist eigentlich nicht doof. Ja, genau so. Wir warten alle, bis Rico mal krank ist und dann machen wir diese Übung. Dann machen wir die Amoklaufübung. Die Rico-Übung. Also Rico kommt hier durch die Tür oder halt der Amoklauf, je nachdem. Und dann machen wir das und das. Das ist so schlecht. So wie so eine konstante Gefahr in der Klasse einfach. Finde ich nicht schlecht. Ja, aber was hätten die sonst machen sollen? Genau wie so eine große Puppe, die auch genauso aussieht wie Rico, die dann so zur Tür. Aber ich versuche nochmal das Passwort bei uns rauszufinden. Das gab es nämlich auch auf jeden Fall. Aber was ich auch immer seltsam fand, was immer ein Fragezeichen war in der Schulzeit, war, dass im ersten Stock, im zweiten Stock ein Fenster nicht zu öffnen war, aus Selbstmordschutzgründen. Und ein Fenster aber immer offen bleiben musste, wegen Feueralarm. Das heißt, es war immer ein Fenster offen und ein Fenster zu. Ja, einfach Tod und Leben direkt genau, visualisiert. Genau, Tod und es stand auch drüber tatsächlich. Ich weiß auch nicht, aber ohne Scheiß, wie großartig ist das eigentlich? Ein Fenster muss immer zu sein, Selbstmord. Ein Fenster muss immer auf sein, wegen Feuerschutz. Leute, Dann lass es doch einfach. Aber was waren das, in welche Unterrichtsräume? Also welche Unterrichtsräume hatten die höchste Selbstmordgefahr? So nach Fächern Physik. Organisiert. Ja, Physik. Physik, da durfte kein Feuerschutz, scheißegal. Protonen, nein! Raus aus dem Fenster. Die sind rausgerannt. Direkt tot. Krass. Aber das habe ich auch nicht verstanden, genau, warum das so war. Aber das sind halt diese, das sind wirklich Regelungen, die versuchen, das Leben besser zu machen, sich aber kontinuierlich widersprechen und das einfach im Endeffekt ausgleichen. Im Endeffekt ist alles so gut und schlecht, wie es vorher war. Bei uns in der Grundschule wurden zwei Mitschülerinnen von ihrer Mutter getötet. Das ist kein Witz. Wirklich mit einer Axt. Die Mutter ist amok gelaufen und hat die Kinder, ihren Mann und den Hund getötet. Und das war's dann. Dann waren die weg. Waren Zwillinge. Und da waren wir mega jung. Ich glaube, vierte Klasse oder so. Echt sehr jung noch. Na, obwohl vierte Klasse ist man gar nicht. Da ist man elf, ne? Vielleicht schon früher, irgendwie sowas in der Richtung. Also das weiß ich noch. Und es war so ganz surreal, weil heute, wenn das passieren würde, mega Tragödie, total krass Trauma. Aber damals hat man das gar nicht so realisiert. Ja, vor allem so in Bayern, das ist auch so ein bisschen, ja. Gut. Aber das war dann war immer halt so der gruselig. Eine Fall, den es zehnmal im Jahr gibt, okay. Also, das waren dann immer so die Horrorstories, weil man nicht wusste genau, was mit dieser Mutter dann los ist. Und dann so die Axtmörderin ist immer noch unterwegs und ist im Wald und so. Man sich da Geschichten erzählt und sowas in der Richtung. Und dann ist man immer so in den Wald gegangen, so wer traut sich dahin, auch da, wo die gewohnt haben und so. Also, es war schon strange. Aber die waren auch ein bisschen weird, die Zwillinge so. Das war schon komisch. Aber das war auch dann so. Waren die weg plötzlich einfach. Dann waren die Plätze weg. Leer. Einfach. Ich glaube, ich habe diese Scherenproblematik gerade in meinem Kopf. Also denken Leute, dass sie Gags darüber machen gerade, was wir nicht tun. Und dann heißt es wieder, ihr seid völlig verkommen. Ich höre schon wieder die Stimme in meinem Kopf. Ihr seid völlig verkommen. Das finde ich mal ein Kommentar, den ich gar nicht so schlecht finde. Einfach, ihr seid völlig verkommen. So, kann ich machen. Ja. Ja, nein, es passieren einfach nicht nur fröhliche Dinge im Leben. Manchmal ist es auch doof. Manche Tage sind doof. Aber dafür sind ja so Sachen wie wir da. Einfach so Leute, ja, die einfach stumpf unterhalten wollen. Hi-o-Pi dann irgendwie amok läuft. Wir haben Hitler schon Hi-o-Pi genannt. Ich weiß, aber ich dachte, den Teil schneiden wir raus wegen Hitler. Hitler ist ein Einschalter. Das stimmt. Bei Minute 23 gibt's Hitler. Aber wie sahen denn die Amok-Übungen aus eigentlich bei euch? Also hat man auch, weil ich meine, das war so meine Vorstellung, jeder in der Klasse hat sich immer vorgestellt, ja gut, verkriecht euch ihr unter den Stühlen, wenn der reinkommt, dann kämpfe ich gegen den oder werfe einen Stuhl auf den und ich bin der große Held und mach den fertig. Habe ich mir zumindest immer vorgestellt, dass ich dann der große Held bin, der sich dann vor die anderen Schüler wirft. Nee, ich habe immer sofort gedacht, macht euch in den nächsten Wald. Macht euch eure Übungen. Ich nehme Saskia als Schutzschild und dann passiert gar nichts mehr. Genau, alle verstecken sich reflexartig hinter der dicken Saskia. Ich nehme fette Saskia einfach als Schutzschild. Ja, genau so. Ohne Scheiß. Da kommt wieder meine Theorie. Ich finde, mit einer Theorie kann ich mittlerweile gut leben. Alle Menschen sind Egoisten. Dann darf ich auch Egoist sein, weil es ja halt zwangsläufig in meiner menschlichen Natur liegt. Das ist eine gute Theorie. Und dann nehme ich einfach Saskia und dann, ja. Mal ehrlich. Also das ist ja so gut, einfach so ein Testalarm. Okay, Bio-Blocksberg und die gesamte Klasse reflexartig hinter Saskia. Und Saskia so, oh Leute, ernsthaft? Mann. Aber sie hat auch so ein Rettungsbein auf ihrem Rücken kleben die ganze Zeit. Eine Zielscheibe auch auf ihrem T-Shirt. Du musst die ganze Zeit dieses Leibchen tragen, in Form einer großen Zielscheibe. Einer muss sich opfern, Saskia. Warum steckt Kimi? Bei uns ist das, glaube ich, wirklich dann so, Bibi Blocksberg steht dann stellvertretend für den Amokläufer. Also dann, Bibi Blocksberg ist in den Gängen. Bibi Blocksberg ist in der Kantine oder so ein Kram. Was dann auch so, plötzlich hatten alle mega Angst vor Bibi Blocksberg, weil sie sich alle vorgestellt haben, dass Bibi Blocksberg mit so einer AK-47 zur Tür reinkommt und die Schüler niedermäht. Oder es gibt einen großen Bibi Blocksberg-Fan in der Klasse, ja. Der bei dem das komplette Gegenteil auslöst und der einfach in den Flur rennt. Ja, sie ist endlich da! Also, und kann der Amokläufer dann auch zaubern? Nein, Patrick. Es ist nur ein Codewort. Und der hat dann den Besen dabei oder was? Nein, blonde Patrick. Haare oder? Es gibt ja oft auch von Staaten und so Videos, die irgendwie helfen sollen oder so schützen sollen. Don't drink and drive, diese verschiedenen Aufklärungsvideos. Aufklärungsvideos. Und es gibt, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist relativ bekannt, auf YouTube auch zu finden, kanadische Videos von einem Government in Kanada, die halt auch so ein Aufklärungsvideo gemacht haben, aber halt so ein bisschen, die Message ist am Ende nicht ganz klar. Es ist eher sowas wie, mach keine Fehler als don't drink and drive. Es ist keine klare Message. Es ist einfach eine Frau in der Küche, die einfach die ganze Zeit locker erzählt, wow, sie macht Spaß, sie kocht gerade irgendwas und dann rutscht sie aber auf Wasser aus. Dann mega krass wird einfach die Kamera aufgehalten, wie sie mit dem Kopf gegen die gegen die Küchenplatte stürzt. Mhm. Einfach überall Blut. Das ganze Gesicht ist aufgerissen. Das ist das krasseste, obszönste, was ich jemals gesehen habe. Kein Horrorfilm kommt da dran. Und es ist einfach die kanadische Regierung hat das gemacht. Und am Ende steht dann da, seien Sie mal vorsichtig überall. So. Und es ist einfach, Alter, was ist los bei euch? Das ist, die Message ist, mach bitte einfach keine Fehler vielleicht. Ja, das ist nicht so falsch. You wouldn't download a car. Das war auch gut, diese Raubkopier-Werbekampagne damals. Mittlerweile hat man das ja komplett aufgegeben, ne? Gegen Raubkopierer irgendwie zu warnen oder so. Aber damals in den 90ern, als es aufkam irgendwie, you wouldn't download a car. I would if I could. So what? If I could download a car, maybe I would do it. Das ist auch immer so... Was ist das für eine dumme... Nicht versteht, weil die Idee an Raubkopieren ist ja, du klaust etwas, ohne es jemand anderem wegzunehmen. Das ist ja das moralische Problem an Raubkopieren. You wouldn't download a car. You wouldn't steal a car. Nein, weil das ist ja klauen, weil dann hat der andere ja kein Auto mehr. Das ist moralisch eine ganz andere Sache, als wenn ich irgendwie was klaue. Niemand fehlt was, aber dafür ist irgendwie die Filmindustrie geschädigt. Das ist moralisch eine ganz andere Attraktions- das Aufklärungsvideo Grad. Immer ist, wir geben dir die Lösung mit, don't drink and drive. You can drive, but don't drink. Or you can drink, but don't drive. Ja, aber wohingegen diese Werbekampagne einfach mitliefert, bitte mach einfach nichts falsch in deinem Leben. Ja. Rutsch nicht auf Wasser aus, was random in deiner Küche versteuert bitte ist. Bitte verstoß nicht gegen die Gesetze. Bitte. Bitte, bitte, danke. Bitte. Bitte, bitte, bitte, bitte, bitte. Gibt es eigentlich eine sehr höfliche Version des Grundgesetzes? Ja. So. Hey, ich weiß nicht, ob... Ich weiß, manche Menschen sind riesen Arschlöcher, Leute. Aber Leute... Aber die haben auch Würde. Menschenwürde, sorry. Sorry. Ist halt so. Artikel 2. Ich habe euch hier mal ein paar Gesetze aufgeschrieben. Schau da mal drüber, ob dir was gefällt. Guck einfach Schau mal drüber. Solltest dich dran halten, nicht, dass du es falsch verstehst. Genau, guck einfach mal rein, ob dir was gefällt. Aber wenn du noch Verbesserungsvorschläge hast, reich dir einfach ein bei einem zuständigen Bundesamt. Hier ist StGB ein bisschen dick, aber guck einfach mal rein, ob es dir gefällt. Irgendwie gegen Ende wird es ganz geil dick. Mit Betrug und so, da wird es ganz cool. Aber schau einfach mal rein, vielleicht findest du ja was für dich. Ist ja auch eher sowas wie eine Motivation auch, so ein Gesetzbuch. Man will ja Gesetze brechen. Vielleicht. Waren dir, also Anwälte haben ja oft in ihren Kanzleien einfach die ganzen Gesetzbücher hinter sich stehen. Eine Anwaltskanzlei. Ich habe mal ein Praktikum gemacht in einer Anwaltskanzlei, ja. Was die ganze Zeit besteht einfach, also die Anwaltsgehilfen sind die ganze Zeit nur am Akten einsortieren. Also es ist wirklich, die meiste Zeit war ich damit beschäftigt, Akten einzusortieren. Also ich kann das Alphabet mittlerweile mega gut. Was kommt vor L? K. Oh wow, nicht schlecht. Was kommt vor P? O. Okay, was kommt nach N? O. Okay, ja gut, glaube ich dir jetzt einfach mal. Ja. Nicht schlecht. Aber das hat sich ja auch mit der Digitalisierung komplett erledigt, oder? Da ist ja Nee. Das war vor 3 Jahren oder so. Du bist ja ein Jungspund. Ja, das war noch nicht so lange her. Also das Akten werden weiterhin Bestand haben. Aber das, und ich fand es immer so ein bisschen verwirrend, wenn Anwälte dann ein Buch vor sich aufgeschlagen haben, wo sie nachlesen müssen, wie der Gesetzestext aussieht. Ich meine, okay, es ist ihr Job, die können ja nicht alles auch auswendig wissen, aber es ist so ein bisschen, macht es das die kleiner. Ja. Weil, gut, das könnte ich auch nachlesen, dann wüsste ich auch, wie die Gesetzeslage ist, aber naja, gut. Das stimmt, das ist genauso wie beim Arzt, so, ich habe hier so ein Ziehen im Nacken. Sekunde, ganz kurz so zum Buch raus. Nacken. Ich finde, was ich finde war Beruf Nacken nochmal? Ja, ich was war das denn nochmal? Sorry. So einen Nacken habe ich, fuck. Das und dann holt er so ein Skelett nicht, nebenbei her. Können Sie Nacken. Nicht, Nacken. Wo sagen Sie Stopp? Nacken, wo tut es Ihnen weh? Genau. Stopp. Nacken. Angenommen, Sie müssen jemandem erklären, wo der Nacken angenommen, hier. Wo würden Sie, sagen Sie Stopp, wo es Ihnen genau weh tut. Das Ding. So viele Knochen hat der Mensch. Das ist doch Quatsch, oder? Das ist doch alles Unsinn hier. Diese Rippen. Ein oder zwei, aber nicht so viele. Das ist Schwachsinn, ey. Wo habe ich dieses dumme Skelett her? Bitch. Ja. Also ich bin eigentlich durch. Ja, ich auch. Die Sonne geht langsam auf. Wir können den Tag, ist verrückt, ne? Dass jetzt der Tag erst losgeht. Normalerweise gehen wir danach eigentlich direkt ins Bett gemeinsam. Ja, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, wohin gehen wir jetzt? Ja, eigentlich ins Bett. Naja, gut. Macht euch bereit. Also, ich sag nur so viel. Dieses Jahr hält noch viele Überraschungen für euch. Ey, wir haben richtig was für euch in Planung, Leute. Haut mal ein paar Theorien raus. Mich würde es wirklich interessieren, was unsere Zuhörer so denken. Man fragt sich ja oft, was sind das für Menschen? Aber dann immer so, ja, ich heiße Katrin und bin 19 Jahre alt und arbeite hier und da. Es interessiert mich nicht. Ich will mal ein bisschen so, womit ihr euch beschäftigt. Was sind eure Theorien? Was sind eure Gedanken? Was sind eure Träume, Wünsche? Haut mal ein bisschen was raus, was ihr euch so gedanklich so beschäftigt. Und haut einfach ein paar Lines raus, einfach ein paar Sätze. so Theorien, die man überprüfen kann, dann können wir drüber reden, ob wir dem zustimmen oder nicht. Und am Ende bringen wir so ein großes Kaffeebuch raus, wo viele Bilder drin sind und am Ende im Abspann kommen dann so ein paar von euren Sätzen. Das wäre doch ganz geil. Und für euren Namen. Also ihr habt die Credits. Hauptsächlich die Namen, ihr gebt die Rechte hauptsächlich an uns ab. Das muss man dazu sagen, Disclaimer. Muss man sagen, ja. Aber eure Namen findet ihr falsch geschrieben, hinten drauf nochmal im Text. Wir waren Stefan und Marco von und das Podcast UFO. Das ist das Mal. Wir heben ab. Macht's gut.